Deutschlandfunk, Lesezeit. Mit Hajo Steinert, guten Abend. Sie hören heute eine weitere Folge unserer Reihe Las im Deutschlandfunk. In dieser Reihe senden wir Höhepunkte aus unserem literarischen Archiv. Heute hören Sie Lothar Günther Buchheim. Lothar Günther Buchheim wurde am 6. Februar 1918 in Weimar geboren. Seine Mutter war Malerin. Der vielseitig begabte Lothar Günther Buchheim hatte bereits mit 15 Jahren die erste Ausstellung seiner Zeichnungen. Ein frühes Talent also. Nach dem Abitur studierte Buchheim an den Kunstakademien in Dresden und München. Er nahm als Marineleutnant am Zweiten Weltkrieg teil und erlebte als Kriegsberichterstatter U-Boot-Operationen im Atlantik sowie in der Straße von Gibraltar mit. Noch vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs schrieb Buchheim sein erstes Buch über eine abenteuerliche Paddelbootfahrt auf der Donau bis zum Schwarzen Meer. Tage und Nächte steigen aus dem Strom, hieß dieses Buch. Es wurde immerhin neu aufgelegt im Jahre 1979. Nach dem Krieg betätigte sich Buchheim erfolgreich als Kunstschriftsteller und Kunstverleger. Unter anderem publizierte er 1958 ein Buch über die Künstlergemeinschaft Blauer Reiter, die bekanntlich 1911 von Kandinsky und Mark gegründet wurde. Auch als Verleger von Kunstkalendern machte Buchheim von sich reden. Berühmt wurde seine große, knapp 500 Werke des Expressionismus umfassende Sammlung, die er mit sicherem Qualitätsempfinden schon zu einem Zeitpunkt anlegte, als die Bilder noch bezahlbar waren. Diese Bilder, diese expressionistischen Werke kann man heute in einem sehr schönen Museum sich anschauen, im Museum der Fantasie, die Sammlung Buchheim, die findet sich in Bernried am Starnberger See. Aber jetzt zu unserem eigentlichen Anliegen. 1973 überraschte Buchheim die internationale Literaturszene mit dem dokumentarischen Roman »Das Boot«. Die ebenso packende wie minutiöse Niederschrift seiner U-Boot-Erfahrungen während des Zweiten Weltkriegs eroberte rasch die Bestsellerlisten und erreichte eine Weltauflage von über 3 Millionen Exemplaren. Das Boot wurde 1981 von Wolfgang Petersen mit großem Aufwand verfilmt und war ein internationaler Kassenschlager. Buchheim selbst distanzierte sich von der für 6 Oscars nominierten Kinoversion, die nicht nach seinem Drehbuch entstanden war. Er publizierte ein eigenes Drehbuch unter dem Titel U96 und brachte weiter einen Fotoband U-Boot-Krieg heraus. Erfolgreicher noch als der Kinofilm war die mehrteilige Fernsehfassung von Das Boot, die im Februar, März 1985 ausgestrahlt wurde. Ehe Das Boot als Buch erschien, im Piper Verlag damals, war Lothar Günther Buchheim Gast des Deutschlandfunks. Er kam in unsere Studios am 17. Mai 1973. Die Erstsendung war dann am 12. Juni 1973. Da las Lothar Günther Buchheim eben aus dem noch unveröffentlichten Manuskript zu Das Boot. Sie hören gleich einen Auszug daraus. Das Boot. Darin erzählt Buchheim die Geschichte eines Unterseeboots und seiner Besatzung im Zweiten Weltkrieg, das Leben im Schattenreich des U-Boot-Krieges, die Operationen im Atlantik im Winter 1941 bei zunehmender Luftüberlegenheit der Alliierten, die wochenlange Untätigkeit, Angriff und Gegenangriff, Jagd und Flucht, der Versuch, durch die schwer bewachte Straße von Gibraltar ins Mittelmeer einzudringen. Lothar Günther Buchheim hat den bislang, so schrieb die Zeit zumindest, den bislang besten deutschen Roman von der Front des Zweiten Weltkriegs geschrieben, den ersten, der gültig ist. Und Einwände, dass der Krieg so oder so kein Thema mehr sei, sind vom Tisch gewischt, vom Biertisch ebenfalls, so die Wochenzeitung Die Zeit. Wir hören jetzt Lothar Günther Buchheim mit seiner Lesung des Jahres 1973. Sie hören einen Teil aus dem Kapitel Erster Angriff. Wer die Taschenbuchausgabe zu Hause hat, kann nachschauen. Es sind die Seiten 218 bis 231. Die Einführung in seine Lesung hat Lothar Günther Buchheim damals selbst gesprochen. Ich habe an diesem Buch 30 Jahre lang gearbeitet. Das heißt, ich habe 5 oder 6 Fassungen geschrieben, bis endlich aus den 2000 Seiten Manuskript, die schließlich entstanden sind, knapp 700 Seiten für dieses Buch destilliert werden konnten. Dieses Buch, das Manuskript zu diesem Buch, war für mich wie eine Krake. Es war eine Obsession. Ich habe darunter, und das ist nicht übertrieben, gestöhnt und geächtzt. Letztlich war der Impuls dazu, man fragt sich natürlich, warum man ein solches Buch schreibt, letztlich war der Impuls dazu, die vielen falschen Schilderungen über einen Teil des Krieges, der wohl fast mythologische Züge hat, war vielleicht sogar auch das Fehlen eigentlicher Schilderungen. Es ist kein Wunder. Dieser Krieg war ganz besonders hart. Wir hatten 26.000 Gefallene, sagen wir es deutlicher, Ersoffene, auf die schrecklichste Weise Umgekommene. Und den Leuten, die diesen Orlog, den unterseeischen Orlog mitgemacht haben, hat es natürlich den Mund verschlossen. Was Wunder, dass es so wenig Zeugenschaft über diesen Krieg gegeben hat. Mir ging es bei der Arbeit immer um die Wahrheit. Ja, sogar um die belegbare Wahrheit. Es sollte kein Tendenzbuch werden, sondern eine Saga. Die Saga von dem harten Leben der Leute, die auf U-Booten die Schlacht im Atlantik schluchen. Dieses Buch wird nicht allen schmecken. Es soll vielen auch quer liegen. Dieses Buch soll in minutiösester Weise Wahrheit schildern, die schreckliche, aber auch faszinierende Wahrheit. Jetzt ist es geschafft. Ich habe meine Arbeit getan. Ich kann neue Bücher schreiben. Ich bin frei. Das heißt, jetzt muss ich noch für Sie lesen. Der Alte ist verrückt. Bei diesem Seegang einen Zerstörer angreifen. Aber der Seegang hat auch wieder sein Gutes. Da ist unser Seerohr schwer zu erkennen. Der Schaumstreifen, der unser Seerohr verraten könnte, ist unter dem anderen Gequirl schwer auszumachen. Das Tropfen in die Bilge klingt scharf, wie Lautsprecher verstärkt. Ein Glück, dass bisher alles geklappt hat. Keine Einsteuerungsschwierigkeiten. Der Leitende war gut präpariert, hatte alles gut durchgerechnet. Wenn der Alte schießen sollte, muss der Leitende gleich fluten, um das Gewicht der Torpedos auszugleichen. Sonst käme das Boot hoch. 30 Zentner wiegt ein Torpedo, also 1500 Liter Fluten pro Torpedo. Multipliziert mit der Zahl der geschossenen Torpedos macht das eine Menge. Der Kommandant schweigt. Es ist sehr schwer, einen Zerstörer zu treffen. Geringer Tiefgang, ändert zu schnell Kurs. Aber wenn ein Zerstörer getroffen wird, ist er gleich weg, wie fortgepustet. Die Torpedodetonation, der Geschirr aus Wasser und Eisenfetzen und dann nichts mehr zu sehen. Da kommt die feste Stimme des Kommandanten von oben. Mündungsklappen öffnen, Schaltung Rohr 1 und 2. Gegnerfahrt 15, Buck links, Lage 60, Entfernung 1000. Der 2BO stellt die Werte auf der Rechenanlage ein. Aus dem Bugraum wird gemeldet, dass die Mündungsklappen geöffnet sind. Der 1BO gibt leise, aber deutlich akzentuiert nach oben Rohr 1 und 2 klar zum Unterwasserschuss. Jetzt hat der Kommandant die Hand schon auf dem Abschusshebel und wartet, bis der Gegner ins Fadenkreuz einwandert. Sehen, nur sehen können. Die Stille leistet der Fantasie Vorschub. Katastrophenbilder tauchen auf. Ein Zerstörer, der zudreht bis in Lage 0. Ein Zerstörer-Bug, der mit schäumender Bugwelle den weißen Knochen im Maul hochwächst und zum Rammstoß ansetzt. Aufgerissene Augen, der scharfe Riss eines Lecks, kantenzerfetzte Stahlränder, grüne Wasserschwelle, die durch das Leck wie durch eine Düse fauchen. Da schlägt die Stimme des Kommandanten scharf wie ein Peitschenhieb von oben herunter. Mündungsklappen schließen, auf 60 Meter gehen, schnell auf Tiefe. Der LI befiehlt nur einen Sekundenbruchteil danach. Beide unten hart, beide AK voraus, alle Mann voraus. Ein Durcheinander lauter Stimmen. Ich zucke zusammen, ducke mich zur Seite, bekomme die Beine nur mühselig unter den Körper. Schon drängt der erste Mann durchs achtere Kugelschott, strauchelt, rebbelt sich wieder hoch und hastet halb geduckt am Horchraum vorbei, weiter nach vorn. Weit aufgerissene, fragende Augen richten sich auf mich. Ein wüstes Rutschen, Stolpern, Rumoren, Kollern hebt an. Zwei Kujambelflaschen poltern von der U-Messe her gegen die Wand zur Zentrale und zerschellen krachend. Beide Tiefenruder liegen hart unten. Das Boot ist schon stark vorlastig, aber immer noch kommen Leute von Achtern. Sie schlittern durch die schräg geneigte Zentrale wie auf einer Rutschbahn. Einer schlägt lang hin und faucht Flüche. Jetzt ist nur das Maschinenpersonal im Achterschiff. Unter mir rutscht der Boden weg. Am Stande des Luftzielseerohrs finde ich zum Glück Halt. Die Würste hängen fast waagerecht im Raum. Von oben höre ich durch das Stiefelgeschrei und Gepolter die Stimme des Kommandanten. Gleich kommen Wasserbomben. Seine Stimme klingt nüchtern, als handelt es sich um eine beiläufige Mitteilung. Mit schweren Bewegungen kommt er nun herabgeklettert, betont, langsam, wie exerziermäßig. Er traversiert, sich nach beiden Seiten abstützend, über die Schräge und setzt sich mit einer Gesäßhälfte auf die Kartenkiste. Mit seiner rechten Hand umschließt er ein Rohr. Der Leitende lässt das Boot langsam aufkommen und befiehlt: Auf Tauchstation. Die Leute, die nach vorn gehastet waren, arbeiten sich nun hangelnd gegen die Schräge zurück. Die Würste sind wie Lastigkeitspendel. Wir sind immer noch gute 30 Grad vorlastig. Rabaum, rum, rum. Drei knallharte Schläge, wie mit der breiten Axt geführt, reißen mich um. Halb betäubt höre ich ein dumpfes Rauschen. Was ist denn das? Angst krallt sich mir ins Herz. Was rauscht da? Endlich begreife ich, das ist das Wasser, das in die von den Detonationen in der Tiefe gerissenen Löcher zurückströmt. Wieder zwei ungeheure Detonationen. Der zentrale Mann hat den Kopf eingezogen, der neue zentrale Gast, der Bibelforscher, taumelt und klammert sich am Kartentisch fest. Noch eine Detonation, härter als die anderen. Aus, Finsternis. Ersatzbeleuchtung ausgefallen, höre ich rufen. Die Befehle des Leidenden kommen wie von weit her. Taschenlampenkegel reißen weißliche Flecke aus der Dunkelheit. Jemand ruft nach Sicherungen. Die Stationsleiter geben durch Sprachrohre ihre Meldungen. Bugraum klar, E-Maschinenraum klar, Dieselraum klar. Kein Wassereinbruch, sagt der Obersteuermann. Seine Stimme ist dabei so sachlich wie die des Kommandanten. Nicht lange und zwei Doppeldetonationen lassen die Flurplatten tanzen. Es kommt noch mehr, sagt der Alte. Die Burschen haben doch tatsächlich das Seerohr gesehen, kaum zu glauben, bei diesem Seegang. Der Kommandant schaut sich um. Auf seinem Gesicht ist keine Spur des Schreckens. Seiner Stimme gibt er jetzt sogar einen Unterton von Hohn. Ja, jetzt wird's psychologisch, meine Herren. 10 Minuten vergehen, ohne dass etwas geschieht. Aber plötzlich schüttelt eine Detonation das Boot heftig durch. Ihr folgt eine nach der anderen. Das Boot rüttelt und stöhnt. 15 zählt der Obersteuermann, 16, 17, 18, 19. Der LI starrt auf den Zeiger des Tiefenmanometers, der bei jeder Detonation ein Stück über die Markierung schnellt. Seine Augen sind groß und dunkel. Der Kommandant hat die Augen zu und seine Umwelt ausgeschlossen, um konzentriert zu rechnen. Eigenkurs, Gegnerkurs, Ausweichkurs. Der Kommandant muss sekundenschnell reagieren. Von uns allen ist er der Einzige, der kämpft. An der Richtigkeit seiner Befehle hängt unser Leben. Hart Backbord! Ruder liegt, hart Backbord. Auf 0 Grad gehen. Der Kommandant rechnet ununterbrochen. Die Grundfaktoren seiner Rechnung verändern sich mit jeder Meldung. Nach der Stärke der Schraubengeräusche und der Anlaufrichtung des Zerstörers muss er den Ausweichkurs bestimmen. Er hat jetzt keine unmittelbaren sinnlichen Wahrnehmungen mehr. Muss das Boot wie ein Pilot im Blindflug führen, seine Entschlüsse nach den Zeichen fassen, die ihm die Apparaturen geben. Auf meinen geschlossenen Lidern kann ich sehen, wie die schwarz-grauen Fässer schwerfällig vom Werfer weg durch die Luft torkeln, ins Wasser einklatschen, mit perlenden Schweifen in die Tiefe trudeln und in der Schwärze detonieren. Magnesiumweiß glühende Brandbälle, sengende Feuersonnen. Das Wasser pflanzt den Druck viel härter fort als die Luft. Wenn eine heftige Druckwelle durch ein Boot läuft, zerreißt sie dessen Verbände. Um ein getauchtes U-Boot zu zerstören, muss die Wasserbombe es nicht leckschlagen. Sie braucht nur innerhalb des sogenannten tödlichen Radius zu detonieren, um ein Boot zu vernichten. Die leichten Wasserbomben, die vom Flugzeug geworfen werden, haben 60 Kilo, die Zerstörerbomben etwa 200. Der tödliche Radius der Bomben beträgt in 100 Meter Tiefe etwa 80 bis 100 Meter. Am gefährlichsten für das Boot sind Bombendetonationen schräg unter dem Kiel, weil an der Unterseite die meisten Flanschen und Außenbordverschlüsse liegen. In größeren Tiefen wird der tödliche Radius geringer. Der Wasserdruck, der uns selber in der Tiefe heftiger bedroht, weil die Vorbelastung der Verbände groß ist, schränkt zugleich die Wirkung der Bomben ein, bis auf 40, 50 Meter. Plötzlich wird eine Handvoll Kieselsteine von außen gegen das Boot geworfen. Astig, höre ich eine Stimme aus dem achteren Bereich der Zentrale. Das scharf klingende Wort steht plötzlich wie in grell leuchtenden Versalbuchstaben in meinem Kopf. Astig! Ein zweiter Wurf Kieselsteine, ein dritter. Ein Schauer läuft mir den Rücken hinunter. Anti-Submarine Development Investigation Committee. Das Ultraschallverfahren. Das Auftreffen des Ortungsstrahls gegen unsere Bordwand ist es, dass dieses leise, klirrende, zirpende Geräusch gibt. In der absoluten Stille bekommt es die Lärmdimensionen einer Sirene. Die Abstände der Impulse, etwa 30 Sekunden. Die Nervenanspannung hat mir zugesetzt. Meine Hände zittern. Ich bin heilfroh, dass ich nicht auf den Beinen stehen muss, sondern im Kugelschottrahmen hocken kann. Ich probiere Körperfunktionen aus, die keine Gliederbewegungen erfordern. Schlucken, Wimpern schlagen, Zähne beißen, Gesichtsmuskeln verziehen, Grübchen links, Grübchen rechts, Spucke durch eine Zahnlücke drücken. Der Horcher flüstert, wird lauter. Der Kommandant löst sich vom Seroschaft, balanciert mir auf 10 Spitzen entgegen. Frage Auswanderung? Peilung steht bei 295 Grad. 4 Detonationen in schneller Folge. Kaum ist das Brausen und Gurgeln des Detonationsschwalls zu Ende, sagt der Kommandant halblaut. War schön bemalt. Ziemlich altes Schiff, stark auslaudende Back, ziemlich vierkant. Ein harter Schlag gegen die Füße staucht mich zusammen, die Flurplatten scheppern. 27, 28 zählt der Obersteuermann und versucht, es dem Alten mit betonter Lässigkeit in der Stimme gleichzutun. Eine Pütz rasselt ein Stück über die Flurplatten. Verdammt nochmal Ruhe! Jetzt ist es, als würden die Kieselsteine in einer Blechbüchse einmal hin und einmal hergeschüttelt. Dazwischen ist ein heftiges, sirrendes, singendes Geräusch zu hören, unterlegt von einem scharfen, schnellen Grillenzirpen, die sausenden Schraubenschläge der Korvette. Sie sind deutlich zu hören. Ich stehe starr wie eingeeist. Ich wage nicht die geringste Bewegung, als ob jede Regung, ja schon der kleinste Schurrlaut, die Schraubenschläge näher locken könnte. Auch keinen Wimpernschlag, keine Pupillenregung, keinen Atemzug, kein Nervenzucken, kein Mienenspiel, keinen Hautschauer. Wieder 5 Bomben. Der Obersteuermann zählt sie zu den alten hinzu. Ich habe keine Miene verzogen. Jetzt hebt der Kommandant den Kopf. Deutlich akzentuiert setzt er mitten im Lärm des Nachrauschens seine Worte. Nur ruhig, immer ruhig, meine Herren. Das ist doch gar nichts. Die Ruhe seiner Stimme tut wohl. Sie legt sich beschwichtigend auf das Schwirren der Nerven. Da trifft uns ein einzelner schmetternder Schlag, wie mit einer Riesenkeule auf eine riesige Blechplatte gedroschen. 2, 3 Leute geraten ins Taumeln. Die Luft ist dunstig, sie liegt in blauen Schwaden im Raum. Und weiter. Bum, rack, baum, rack, bum. 34, 35, 36. Diesmal höre ich die Zahlen als Flüstern. Unnötiges Licht aus, befiehlt der Alte. Weiß der Satan, wie lange wir den Strom noch brauchen. Der Horcher meldet wieder. Anlauf beginnt, Geräusche peilen 210 Grad, werden schnell lauter, ziemlich nahe jetzt. Vor Aufregung gibt er keine richtige Meldung. Der Kommandant befiehlt, Mittschiffs, beide Maschinen, große Fahrt voraus. Die Sekunden dehnen sich. Nichts. Keiner rührt sich. Wenn er jetzt noch nicht Kollegen ranholt. Der Alte artikuliert, was mir längst in den Knochen sitzt. Die Feger, die Killer. Viele Hunde sind des Hasen tot. Der uns jetzt am Wickel hat, ist kein Anfänger. Und wir sind wehrlos, obwohl wir 5 Torpedos in den Rohren haben. Aber wir können nicht hoch. Wir können nicht aus der Deckung springen und uns dem Feind entgegenwerfen. Wir haben nicht einmal die grimmige Sicherheit, die schon die bloße Handhabung einer Waffe gibt. Nicht einmal brüllen dürfen wir. 10 Minuten vergehen, ohne dass etwas geschieht. Der Kommandant lässt 20 Meter tiefer gehen. 200 Meter jetzt. Ein heftiges Knistern und Knacken läuft durch das Boot. Der neue zentrale Gast wirft mir einen Angstblick zu. Nur das Gebälk, flüstert der Kommandant. Ich weiß. Die Holzverkleidungen sind es, die so scharf ächzen und knacken. Die Innenarchitektur verträgt es nicht, dass unser Druckkörper zusammengepresst wird. 200 Meter, eine runde Zahl, damit lässt sich rechnen. Jetzt lastet auf dem Quadratzentimeter unserer Stahlhaut das Gewicht von 20 Kilo, auf dem Quadratmeter also 200 Tonnen. Und das bei nur 2 Zentimeter Dicke. Das Knacken wird schärfer. Unschön, murmelt der Leidende. Die Zerreißspannung unserer Stahlhaut quält mich wie eine Tortur. Als werde meine eigene Haut gespannt. Sie zieht sich mir, als es wieder laut wie ein Gewehrschuss knackt, über dem Schädel zusammen. Unter diesem aberwitzigen Druck ist unsere Hülle verletzlich wie eine Eierschale. Bilgewasser rauscht nach Achtern. Woher kommt bloß das viele Wasser in der Bilge? Ist da vorher nicht richtig gelenzt worden? 38 bis 41, zählt der Obersteuermann. Das Brüllen und Bersten der Bomben noch im Ohr empfinde ich die Stille, die nun folgt, als ungeheures akustisches Loch, schwarz austapeziert und grundlos. Wieder nur die paar schmatzenden Schwapplaute aus der Bilge. Wohl nur, damit die Stille nicht zu quälen wird, flüstert der Kommandant. Nicht klar, ob die oben Kontakt haben. Im gleichen Augenblick durchschüttern neue Detonationen die Tiefe. Eine klare Antwort. Wieder konnte mein Gehör sie nicht voneinander trennen. Ich habe auch kein Empfinden dafür, ob diese Bomben rechts oder links, über oder unter dem Boot krepierten. Der Alte aber kann offenbar die Detonationen lokalisieren. Er ist wohl auch der Einzige, der weiß, in welcher Lage zu unserem Peiniger wir uns befinden. Oder rechnet der Obersteuermann mit? Ich habe jedenfalls kein Bild mehr. Ich sehe nur, wie die Zeiger des Tiefenmanometers langsam vorwärts über das Zifferblatt streichen. Wir gehen wieder tiefer. Haben wir eine Verschnaufpause? Ich versuche, mich noch besser festzusetzen. Die Korvette wird sicher nicht lange auf sich warten lassen. Sie zieht jetzt nur einen neuen Kreis. Sie entfernt sich von uns, aber hält uns mit ihrem dreimal verfluchten Astig fest. Da oben haben sie jetzt alle verfügbaren Leute auf der Brücke zum Anglotzen der Kappelsee, zum Durchsuchen des Schaumgeäders im Flaschengrün nach einem Anzeichen von uns. Der Horcher rührt sich immer noch nicht. Keine Geräusche. Da. Was bedeutet dieses merkwürdige Klicken? Ein neuer Ortungstick? Minuten vergehen, keiner rührt ein Glied. Sogar die Luft vor den Mündern bleibt unbewegt. Das Klicken setzt aus. Dafür rasselt wieder ein Wurf Kieselsteine gegen das Boot. Diesmal feiner Gartenkies. Jäh nimmt der Kommandant seinen Kopf hoch. Ob wir den wohl wiederkriegen? Wiederkriegen? Meint er mit denen den Geleitsucher oder etwa die Korvette? Jetzt neigt der Kommandant sich nach vorn und gibt leise an den Horcher. Achten, ob er auswandert. Nach Sekunden fragt er schon ungeduldig. Lauter oder leiser? Gleichbleibend, antwortet der Horcher und nach einer Weile wird lauter. Frage Auswanderung. Peilung steht bei 220 Grad, antwortet der Horcher. Sofort lässt der Kommandant das Ruder hart Steuerbord legen. Wir schlagen also wieder einen Haken. Und nun lässt der Kommandant beide Maschinen auf kleine Fahrt gehen. Schweißwassertropfen fallen in regelmäßigen Abständen in die geschärfte Stille. Pitsch, patsch, tick-tack, pitsch, patsch. Ein harter Schlag lässt die Flurplatten klirrend hochspringen. 47, 48 zählt der Obersteuermann. Und dann 49, 50, 51. Ein Blick auf die Uhr an meinem Handgelenk. 14.30 Uhr. Wann war Alarm? Muss kurz nach 12 gewesen sein. Also werden wir seit 2 Stunden gejagt. Neues Flurplattenklirren und wüstes Nachrauschen. Nur ein paar Herzschläge, lang ist Ruhe, dann fallen unter 2 berstenden Schlägen die Glasscheiben der Tiefenmanometer klirrend zu Boden, das Licht verlöscht. Ein Taschenlampenkegel geistert über die Wände und arretiert sich auf dem Zifferblatt des Tiefenmanometers. Ich mache eine schreckliche Entdeckung. Die Zeiger beider Tiefenmanometer sind weg. Das Wasserstandsglas zwischen den beiden Tiefenrudergängern ist zersprungen und lässt einen zischenden Wasserstrahl quer durch den Raum stieben. Wassereinbruch über Wasserstandsglas, höre ich eine flatternde Stimme. Der Kommandant faucht: Quatsch, nur kein Theater. Die leeren Zifferblätter sehen aus wie im Tod verglaste Augen. Wir können jetzt nicht mehr ablesen, ob das Boot fällt oder steigt. Mir zieht es die Kopfhaut zusammen. Die Instrumente lassen uns im Stich. Ohne sie haben wir kein Gefühl für unsere Lage im Wasser. Jetzt sind wir aufgeschmissen. Ich starre angestrengt auf die schwarzen Punkte der Narben, aber ohne Zeiger offenbaren sie nichts. Der zentrale Mat fummelt im Lichtschein der Taschenlampen zwischen Rohrleitungen herum. Anscheinend versucht er, das Ventil zu ertasten, das den stiebenden Wasserstrahl aufhalten kann. Ehe er es findet, ist er über und über nass. Obwohl der Strahl gedrosselt ist, fingert der zentrale Mat weiter auf dem Boden herum. Auf einmal hält er zwischen spitzen Fingern einen Zeiger. Sorgsam, wie einen kostbaren Fund, nimmt er ihn hoch und setzt ihn auf die Vierkantnarbe des kleinen Manometers, das die größeren Tiefen anzeigt. Mir ist, als hänge unser aller Leben davon ab, ob dieser dünne Metallstreifen sich jetzt bewegt oder nicht. Der zentrale Mat löst seine Hand, der Zeiger zittert und nun beginnt er, sich langsam zu drehen. Stumm nickt der Kommandant dem zentralen Maten Beifall. Das Manometer zeigt 170 Meter. Da meldet der Horcher. Peilungen werden lauter, 230 Grad, 220 Grad. Der Kommandant nimmt seine Mütze vom Kopf und legt sie auf die Kartenkiste. Sein Haar, nass von Schweiß, sieht wie verfilzt aus. Er holt tief Luft und sagt: Nur zu. Der hat wohl seine Stimme nicht mehr ganz in der Gewalt. Da war doch ein Unterton von Resignation zu hören. Geräusche peilen, 210 Grad werden lauter, Anlauf beginnt. Der Kommandant lässt sofort die höchste Fahrtstufe einlegen. Ein heftiger Ruck läuft durchs Boot, es macht einen Satz nach vorn. Der Kommandant lehnt sich mit dem Rücken gegen die fettig blinkende Säule des Luftzielseerohrs und neigt den Kopf zurück. Längst vergessene Bilder fallen in mein Bewusstsein. Ich sehe die spiralig bemalten, gegeneinander rotierenden Pappscheiben an den 2 Eismaschinen einer Jahrmarktsbude. Das rot-weiße Streifengeschlinge füllt meinen Kopf ganz aus. Ich erkenne es als die Schweife von 2 Wasserbomben, gleißenden Kometen, die alles mit weißer Glut versengen. Der Horcher schreckt mich auf. Er gibt wieder eine Meldung. Ich starre auf seinen Mund, aber seine Worte dringen nicht bis in mein Hirn. Wieder mit angehaltenem Atem warten. Schon der kleinste Laut trifft die Nerven schmerzhaft wie die Berührung einer Wundfläche. Es ist, als wären sie durch die Oberfläche der Haut getreten und legen nun bloß. Mein Hirn hat nur den einen Gedanken. Die sind über uns. Genau über uns. Genau über uns. Ich vergesse, Luft zu holen. Erst als mich Atemnot würgt, ziehe ich ganz langsam und vorsichtig die Lungen voll. Auf meinen geschlossenen Lidern sehe ich wieder Bilder von Bomben, die mit einem Schweif funkelnder Luftblasen senkrecht in die Tiefe sacken und im Auseinanderbersten zu weißen Feuersonnen werden. Um die Feuerkerne herum sprühen die Spektrumsfarben zu wahnsinniger Blendung auf, die einen höher, die anderen tiefer, immer mehr, bis das ganze Innere des Meeres lodert, wie der Feuerfluss in einem Hochofen. Der zentrale Mat löst den Bann. Mit Gesten und Flüstern macht er den Leitenden darauf aufmerksam, dass in einer Ecke der Zentrale eine Leckölkanne überläuft. Es ist im Augenblick höchst gleichgültig, ob das Öl überläuft oder nicht. Aber dem zentrale Mat gefällt das nicht. Aus einem Nicken des Leitenden schließt er, dass er etwas dagegen unternehmen darf. Das Rohr, aus dem das Öl tropft, reicht in die volle Kanne hinein. Er kann sie nicht einfach unter dem Rohr wegziehen, sondern muss sie schräg halten. Dabei fließt Öl auf die Flurplatten und bildet einen widerwärtigen schwarzen Fleck. Der Obersteuermann schüttelt angewidert den Kopf. Der zentrale Mat zieht die übervolle Kanne so vorsichtig weg, als müsse er wie ein Einbrecher vermeiden, durch seine Bewegung eine elektrische Warnanlage auszulösen. Zerstörergeräusche wandern achter aus, meldet der Horcher. Fast im gleichen Augenblick detonieren wieder zwei Bomben. Aber das Detonationsgeräusch ist schwächer und dumpfer als das der vorhergehenden. Weit ab, sagt der Kommandant. Rum, jum. Die Detonation klingt noch dumpfer. Der Kommandant ergreift seine Mütze. Manöverarbeit, sollten mal schön zu Hause üben. Der zentrale Mat hat sich schon daran gemacht, neue Glasröhren für die zerbrochenen Wasserstandsgläser einzusetzen, als wüsste er, dass der Anblick der Zerstörung wie Gift wirkt. Ich richte mich auf. Meine Glieder sind steif. Die Beine sind gefühllos geworden. Ich versuche einen Schritt. Es ist, als ob ich ins Leere trete. Ich halte mich am Kartenpult fest und erblicke die Seekarte. Da ist der Bleistiftstrich, der den Weg des Bootes anzeigt, und da das Bleistiftkreuz der letzten Schiffsortbestimmung. Und hier setzt der Bleistiftstrich plötzlich ab. Die Gradzahlen dieser Stelle werde ich mir merken, wenn wir hier herauskommen. Der Horcher sucht den ganzen Kreis seiner Skala ab. »Na?«, fragt der Kommandant. Er gibt sich gelangweilt und drückt die Zunge von innen gegen die linke Backe, sodass sie sich rund herausbeult. »Wandert aus«, antwortet der Horcher. Der Kommandant schaut sich um. Er ist jetzt die Genugtuung in Person. Er grinst sogar. Diese Angelegenheit scheint soweit erledigt zu sein. Lothar Günther Buchheim erlas aus seinem Roman, seinem Weltbestseller »Das Boot«. Sie hörten eine Lesung aus dem Kapitel »Erster Angriff«. Die Aufnahme stammt aus unserem Archiv. Die Erstsendung dieser Lesung fand statt am 12. Juni 1973. So viel für heute in der Lesezeit. Redakteur am Mikrofon war Hajo Steinert.